Bayern 2 Radiokrimi. In unserer Reihe True Crime bringen wir nun das Hörspiel Die Gottesanbeterin von Thomas Witz. Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Autor von Gewalt und Missbrauch in einem Nonnenkloster im Jahr 1858. Sant'Ambrogio, den 22. Oktober 1858. Mein lieber Gustav, meine Einkleidung liegt jetzt schon fast ein halbes Jahr zurück und die Abgeschiedenheit des Klosters ist mir unterdessen zur Gewohnheit geworden. Mit den meisten Schwestern verstehe ich mich, seit ich wirklich eine von ihnen bin, von Tag zu Tag besser. Auch spielen die Unterschiede unserer Herkunft keine Rolle mehr. Wenn ich dran denke, wie sie die Zahnbürste, mit der ich hier ankam, für ein Werk des Satans hielten, den ich in meinen Mund eindringen ließ. Erst die förmliche Erlaubnis der Mutter Oberin hat sie davon abgebracht, sie zu verstecken. Inzwischen putzen sie sich selber morgens und abends die Zähne. Auch über das Verhältnis zu Schwester Luisa kann ich eigentlich nicht klagen. Als Novizenmeisterin behandelt sie mich zuvorkommender, als sie müsste. Vielleicht will sie es mir, der Älteren, leichter machen, ihr trotz ihrer gerade mal 27 Jahre zu gehorchen. Aber dass sie schön ist wie ein Engel, weißt du ja. Als ich das Gelöbnis ablegte, hast du sie gesehen. Womöglich deshalb beansprucht sie unentwegt Sonderrechte, die ihr die Mutter Oberin auch unbegreiflicherweise einräumt. Gerade die jungen Schwestern verehren sie maßlos und lesen ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Mitunter scheinen sie ihr geradezu hörig zu sein. Darüber wollen sie aber nicht reden. Sobald ich davon anfange, ernte ich böse Blicke. Du wirst mir doch helfen, Gustav, wenn es hart auf hart kommt? Letzte Woche haben wir Schwester Agostina begraben. Sie war erst 22. Schwester Katharina! Schwester Luisa, der ich mein Entsetzen über diesen plötzlichen Tod offenbarte, meinte wortkarg, sie habe das kommen sehen. Die Gottesmutter habe ihr schließlich bereits vor Wochen geschrieben und die jetzt vollzogene Strafe angekündigt. Man sah die beiden oft zusammen. Und es heißt, es gibt eine Schwester, die möglicherweise aus Neid behauptet, sie habe auf dem Weg zum Morgengebet Agostina aus Schwester Luisas Kammer huschen sehen. Schwester Katharina? Seid ihr hier? Schwester Katharina, seid ihr hier? Schwester Katharina! Ich habe dann selber öfter diesen Weg gewählt. Und auch ich habe sie gesehen. Sicherlich gibt es dafür eine Erklärung, habe ich mir gesagt. Aber jetzt, als Schwester Luisa Agostinas jähes Ende mit Genugtuung sah, frage ich mich, ob nicht womöglich sie es war, die die Drohung der Gottesmutter in die Tat umsetzte. Natürlich verbiete ich mir so einen fürchterlichen Gedanken sofort. Doch dann fällt mir ein, dass unser Verwalter zu Hause in Bistritz, ich habe dir die Geschichte erzählt, urplötzlich zu Tode kam, weil seine in eine unziemliche Liaison verstrickte Frau ihm Arsen in den Wein rührte, dem er allabendlich zusprach. Erst als man ihn ausgrub und ins medizinische Institut brachte, kam man dahinter. Aber wer sollte veranlassen, dass Schwester Agostina untersucht wird? Niemand. Nicht einmal reden kann ich mit jemandem darüber, nicht einmal mit unserem Beichtvater. Du bist der Einzige, Gustav. Und dafür dank dir von Herzen und wünscht immer da Gottes Segen, deine Cousine Katharina. Die Gottesanbeterin. Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Oh, diese Kuh! Na bitte, Luisa. Sprich nicht so von meinem Beichtkind, Katharina. Dieser fette, teutonische Kuh. Leider aus einflussreicher Familie. Überall stöbert sie herum. Sehr, sehr reich. Ach, ich weiß, wenn wir ihr Geld nicht bräuchten. Du wirst dein eigenes Kloster haben, Luisa. Man wird dich verehren. Du wirst eine Heilige sein. Ich bin eine Heilige. Und alles dank dieser deutschen Prinzessin, die... unbegreiflicherweise einen Narren an dir gefressen hat. Sie spioniert mir nach. Wie man dir augenblicklich berichtet. Gestern hat sie Felice über Agostina ausgefragt. Ausgerechnet Felice. Sie vergöttert dich ja geradezu. Im Gegensatz zu Katharina. Doch, irgendwer muss ihr was gesteckt haben. Es hat dem Herrn gefallen, Schwester Agostina zu sich zu nehmen. Das darf jeder wissen. Ja, dir hat sie auch gefallen. Nur, dass ich sie mir nicht genommen habe. Aber du hast ihr geglaubt, wenn sie dich im Beichtstuhl mit ihren Jungmädchenfantasien überschwemmt hat. Noch immer eifersüchtig? Wie konnte sie sich so sicher sein, dass sie meinen Platz einnehmen wird? Musste sie deshalb sterben? Sie hätte gehen können. Aber nein, sie hielt sich für unangreifbar. Sie bestritt meine Wunder. Sie prahlte mit ihren Zweifeln. Sie drohte, alles nach außen zu tragen. Und wenn deine füllige Fürstin nicht aufhört, herumzuschnüffeln... Lisa. Ihr batet um ein Gespräch, Schwester Katharina. Ja, Mutter Oberin. Wollt ihr mir anvertrauen, was euch bedrückt? Es ist... Es geht um die Madre Vicaria, Mutter Oberin. Ja. Sie ist sonderbar, Mutter Oberin. Schwester Luisa ist die Zierde unseres Klosters. Aus ihr spricht das Wohlgefallen der Gottesmutter. Sollte nicht jede Novizin begierig sein, ihr den schuldigen Gehorsam entgegenzubringen? Doch, ja, natürlich. Bitte missversteht mich nicht, Mutter Oberin. Ich hadere keineswegs mit den strengen Regeln unserer Klausur. Im Gegenteil. Nun, meine Tochter? Eben deshalb beunruhigt mich Luisas Verhalten. Sollte sie als Novizenmeisterin und Madre Vicaria nicht über die Befolgung der Vorschriften wachen? Doch wie kann sie das, Mutter Oberin, wenn sie selbst so häufig unsere Regeln bricht? Sie fehlt bei der Andacht im Chor, sie bleibt den Mahlzeiten fern. Weil sie als Vertraute unserer himmlischen Herrin kaum irdischer Nahrung bedarf. So sagt sie. Doch warum sehe ich sie dann in der Backstube sich an den Vorräten bedienen? Ihr beobachtet sie. Die Tür stand offen, ich kam nicht umhin, es zu bemerken. Und ich komme nicht umhin, euch zu tadeln. Statt Vorwürfe gegen eure Meisterin zu erheben, solltet ihr euch glücklich schätzen, ihren Umgang zu wissen. Nur wenige sind erwählt, der heiligen Jungfrau Maria derartig nah zu sein wie Schwester Luisa. Ist euch nie der paradiesische Wohlgeruch aufgefallen, der sie umströmt? Rosenöl, wie ich vermute. Sie bezieht es aus der Stadt. Wie so manches andere. Unter anderem deshalb verbringt sie zahlreiche Stunden im Palatorium. Die Mutter Gottes übergibt ihr ihre Botschaften. Sie bestärkt sie im Ringen mit den Dämonen der Finsternis, da sie ihrer treuen Dienste bedarf. Sie erscheint ihr im Schlaf und sagt die Zukunft voraus. Sogar Briefe hat sie ihr schon geschrieben. Schwester Luisa ist eine Heilige. Eine falsche Heilige. Vergebe der Herr euch eure Vermessenheit. Eine angemaßte Heilige. Nicht anders als seinerzeit die Gründerin dieses Klosters, verurteilt und verstoßen von der Heiligen Inquisition. Was wisst ihr schon von der Mutter Gründerin? Genug, um deren Nachfolgerin zu überführen. Setz dich, Felice. Bist du bereit? Aber ja, Luisa. Dann schreib. In letzter Zeit verursacht mir Schwester Katharina schweren Kummer. Die wundertätigen Wirkungen, mit denen ich mich Schwester Luisa offenbare, will sie nicht wahrhaben. Für ihren Unglauben und für ihre Aufsässigkeit wird der Herr sie strafen. Hast du das? Wird der Herr sie strafen? Ja. Es sei denn, Schwester Luisa kann sie zur Umkehr bewegen und damit vor Übeln, Krankheit und Tod bewahren. Tod? Das müsste aber bald geschehen, sonst ist es zu spät. Unterschrift Maria. Maria. In das schwarze Kästchen in der Sakristei, wie immer? Wie immer. Und wie immer, Felice, Zu niemandem ein Wort. Seit Tagen plagen mich Kopfschmerzen, Schwester Agatha. Sagt mir, ihr habt ein Pulver, das dagegen hilft? Wer sagt das? Die Madre Vicaria? Sie hat viel darunter zu leiden, die Ärmste. Wenigstens sind die Schwestern dann für sie da. Möge es schnell wirken, Schwester Katharina. Sie legen ihr ein feuchtes Tuch auf die Stirn, nicht wahr? Davon weiß ich nichts. Agatha, ihr wisst so gut wie ich, dass manche der Schwestern Luisa in ihrer Kammer besuchen. Auch nachts. Sie benötigen Hilfe vor den Nachstellungen des Satans. Schwester Giacinta zum Beispiel. Sie verheimlicht es gar nicht. Als Agnese Eletta wegging, fand Luisa bei ihr Trost. Die sonderbare Agnese Eletta. Ich habe schon oft gefragt, wenn der Name fiel, aber niemand sagt mir, was damals geschehen ist. Schwester Luisa möchte nicht, dass wir von ihr reden. Möchte sie auch nicht, dass ihr von Giacinta redet? Was sollten wir da schon reden? Sie ist nicht die Einzige, die Luisa in ihrem Bett schlafen lässt. Es dient unserer Reinigung und Erlösung. Deiner auch? Nur ein einziges Mal. Vor meiner Einkleidung, wie es Brauch ist. Was verlangte Luisa von dir? Wir schweigen darüber. Weil es Luisa so will? Man soll von so etwas nicht sprechen. Berührte sie dich? Bitte, Katharina. Hat sie dich entblößt? Luisa hat sich entblößt und ich habe mich entblößt. Auf ihr Geheiß? Zur Purifikation der Körper und Vereinigung der Seelen. Küsste sie dich? Das gehört ja dazu. Genau wie das Saugen an den Brüsten und das Reiben der Scham, damit der himmlische Likor herauskommt, mit dem sie den Segen austeilt. Und dieser Likor, wie gelang er zur Wirkung? Zuerst legt man ihn mit der Zunge auf, dann taucht sie den Finger hinein und zeichnet dreimal das Kreuz auf die Stirn, auf die Lippen, auf die Brust. Dann ist man bereit zur Erleuchtung. Hat es dir gefallen? Darauf kommt es nicht an. Hat es Luisa gefallen? Ihr Geist wallt auf und fällt ihr Kraft, um die bösen Geister aus sich auszutreiben. Ihr Körper zuckt vor Anspannung, das sieht man. Dann seid ihr also beide gleich rein. Und in Reinheit verbunden mit der Jungfrau Maria. Schwester Katharina, ich muss euch sprechen. Hier? Hier sind wir allein. Lasst mich durch. Warum tut ihr das? All diese Vorspiegelungen. Das Kleid, das ihr zum Hochzeitsfest mit Jesus trugt. Den Ring, den er euch an den Finger steckte. Mit einem Stein, der seine Farbe wechselt. Von Blau nach Gelb, von Gelb nach Violett. Und erst die unzähligen Mitteilungen der Jungfrau Maria. Entweder erscheint sie in Flammengewändern oder sie verschickt Briefe mit der Himmelspost. Zauberpossen und Theaterdonner. Vielleicht ist es das, was euer Deutschland so armselig macht. Euch fehlen die Wunder. Das müssen sie wohl, so wie sie hier regnen. Und jetzt fürchtet ihr euch vor der Nässe? Sie ist die Allgegenwart unseres Herrn. Wer wollte denn partout zu uns gehören? Das ist es ja. Als ich bei euch eintrat, glaubte ich, meinen Platz auf Erden gefunden zu haben, dicht unterm hohen Himmel. Ich war so glücklich. Doch dann sah ich, wie ihr alles in den Schmutz zieht, mit euren Hirngespinsten. Euren Sünden. Du vergisst dich. Von denen schlimmer noch als die Sünden des Fleisches, die Sünden des Geistes sind. Weißt du, wer vor dir steht? Auf die Knie. Es entspricht meinem geringen Stand, vor euch zu knien. Und wie ihr seht, zögere ich nicht, es zu tun. Doch werde ich deshalb nicht aufhören, euch der schlimmsten aller Sünden, der Sünde des Hochmuts zu zeihen. Gerade du musst dich beklagen, ja? Meinst du, es ist leicht, liebenswürdig zu sein zu einer dicken deutschen Wurst? Habt ihr Schwester Agostina Gift ins Essen gemischt, weil sie euch den Segen der Mutter Gründerin streitig machte? Möge der Herr euch vergeben. Ich bete für das Heil eurer Seele. Willst du nicht wenigstens die Haube absetzen? Meine Widersacher lassen nichts unversucht, um mich an meinem Dienst zu hindern. Luisa. Jetzt haben sie sogar diese Kröte geschickt, um mich zu verraten. Wie Judas es mit unserem Herrn getan. Luisa, komm. Komm. Doch wir wissen, was man mit so einer macht. Man muss sie zertreten. Hm? Soll ich es für dich tun, Luisa? Nimm Glas und zerstoße es zu Feinsplittern. Dann rühre sie in den Brei, den sie nach der Frühmesse zu sich nimmt. Du meinst, die Splitter schneiden sie von innen? Weißt du noch, was Agostina gesagt hat? Das Leben läuft Tropfen für Tropfen aus einem heraus. Oh, deshalb war sie so blass. Aber du... Du glühst. Giacinta. Gustav, warum kommst du mich nicht besuchen? Du bist doch in Rom. Warum antwortest du mir nicht wenigstens auf meine Briefe? Hast du sie überhaupt bekommen? Inzwischen schließe ich nicht einmal mehr aus, dass man die Briefe gar nicht auf die Post gibt, die ich der Äbtissin zu diesem Zweck aushändige. Bitte halte mich nicht für überspannt. Ich habe mir vielleicht einen großen Fehler zu Schulden kommen lassen, aber mein Gewissen ließ mir keine andere Wahl. Jetzt bin ich in großer Gefahr. Denk an den Bistritzer Verwalter. Auch meinen Tod hat die Mutter Gottes inzwischen in einem persönlichen Schreiben an Schwester Luisa, ihre auserwählte Stellvertreterin auf Erden, angekündigt. Sie zeigt ihn überall herum. Auf feinstem Bütten, makellos geschrieben. Gustav, bitte vertraue mir, ich bin nicht verrückt und ich bin noch kein Backfisch mehr, mit dem die Fantasie durchgeht. Diesen Zettel gab ich einem der Fuhrleute mit, die das Kloster beliefern. Er versprach, nachdem ich ihm einen Dukaten in die Hand drückte, ihn dir in den Vatikan zu bringen. Katharina. Sie schreibt mir manchmal Briefe. Sollte ich das nicht wissen? Dem Cousin, nicht dem Bischof. Sie versucht tapfer zu klingen, doch ich höre die Klagen heraus. Mit ihrer Konstitution steht es nicht zum Besten. Vor ein paar Jahren hat sie die Klausur deswegen abbrechen müssen. Davon höre ich zum ersten Mal. Es sollte kein Schatten auf dem Neuanfang liegen. Und diesmal ließ es sich ja besser an. Deshalb verzichtete ich, wie ihr bemerkt habt, seit geraumer Zeit auf Besuche. Die Wunde, die man immer wieder aufreißt, kann nicht heilen. Zum Glück habt ihr es euch anders überlegt, Eminenz. Wir machen uns ebenfalls große Sorgen um Schwester Katharina. Es geht ihr also wirklich so schlecht? Sie fühlt sich schwach. Seit 2 Wochen kommt sie auch tagsüber nicht aus dem Bett. Und die Ärzte? Sind ratlos. Sie verordnen ihr eine Medizin nach der anderen, doch jede scheint das Gegenteil dessen zu bewirken, was sie bewirken soll. Ja, wir alle beten für Schwester Katharina. Gütiger Gott. Ich danke euch für eure offenen Worte. Das ist noch nicht alles. Sie hat sich in dem Wahn verfangen, man trachte ihr nach dem Leben. Ach. Sie ist fest davon überzeugt, man wolle sie vergiften und lässt es sich von niemandem ausreden. Offenbar eine fixe Idee. Auch mir hat sie diesen Verdacht offenbart und mich beschworen, sie zu retten. Vielleicht hört sie ja auf euch, Eminenz, wenn sie schon uns misstraut. Erlöst sie von ihrer Angst. Und ihr werdet sehen, sie wird wieder gesund. Soll ich das Kissen richten? Danke. Weißt du noch, als Kind hast du mir öfters vorgelesen, wenn ich schon im Bett lag? Ich war 4 Jahre älter. Das macht viel aus. Oder wir haben gesungen. Gesungen hast eigentlich nur du. Ich habe zugehört. Du glaubst mir nicht. Katharina. Und ich kann es dir nicht einmal verdenken. Ich habe es mir selbst nicht glauben können. Das ist das Fieber. Versprich mir eins, Gustav. Die Ärzte sollen meinen Leichnam untersuchen. Und wenn sie etwas finden, denkt an mich. Ach, Katharina. Gerade die Novizenmeisterin hat dich beeindruckt. Erinnere dich doch, wie angetan du von ihr warst. Mit ihrer Jugend, ihrem Ungestüm kam sie dir fast schon wie ein Engel vor. Inzwischen kenne ich ihre Geheimnisse. Agnese Firao, die dieses Kloster gegründet hat, wurde von der Heiligen Inquisition als falsche Frömmlerin entdeckt, verurteilt und verbannt. Da warst du noch nicht einmal geboren, Katharina. Für sie ist sie noch immer eine Heilige. Luisa verwahrt ihren Schleier. Agnese Firao hat Kranke damit geheilt, heißt es, indem sie deren Leib mit ihm bedeckte. Sie sagen, sie liegt ganz unverwest in ihrem Grab in Gubbio und blieb die Herren hier in ihren Mauern bis heute. Das sind die alten Schwestern. Nein, die Jungen. Sie beten zu ihr, wenn sie es miteinander treiben. Du meinst... Ja, die Muttergründerin hat damit angefangen und sie verlangt es, wie den Gehorsam, den man ihr schuldig war. Wenn du recht hättest... Auch das, meinst du, ist nur ein böser Traum? Ich meine, du bist der Einsamkeit nicht gewachsen, die du dir abverlangst. So hat der Satan leichtes Spiel mit dir. Du willst mir nicht helfen. Ich kann es nicht. Aber Gott kann es. Lege die Beichte ab, Katharina. Erleichtere deine Seele und erbaue dich an seiner Gnade. Gut, Gustav. Es beruhigt mich, dich noch einmal gesehen zu haben. Eine letzte Bitte bleibt. Wie du weißt, gedachte ich, mein Vermögen dem Kloster Sant'Ambrogio zu stiften. Das weiß auch die Madre Vicaria. Unter den eingetretenen Umständen rücke ich von meinem Vorhaben ab. Katharina! Du allein kannst dafür Sorge tragen, dass sie aus meinem Tod nicht noch Gewinn schlägt. Wirst du das für mich tun? Wenn man dich hört, du klingst ganz vernünftig. Und bist doch dabei verrückt. Genau das wollen sie dich glauben machen. Bin jetzt auch ich Teil deiner Verschwörung, Katharina? Achte auf mein Testament, Gustav. Meinetwegen. Ich werde Nachforschungen anstellen. Und wenn sich dein Verdacht bestätigt... Alle schweigen. Sie lieben oder fürchten ihre Meisterin zu sehr. Vielleicht denken sie auch an Schwester Agostina, die letzten Oktober starb. Dann werde ich Luisa selbst zur Rede stellen. Das heißt, warte. Eine gibt es vielleicht doch. Sie heißt Agnese Eletta. Sie muss Luisas Schatz gewesen sein. Dann hat sie überraschend Kloster und Orden verlassen. Sie soll noch in Rom sein, irgendwo in der Stadt. Sie weiß alles. Wenn es dich beruhigt, ich werde mich nach ihr erkundigen. Und sie ist frei. Kein Gelöbnis bindet ihre Zunge. Wie geht es, Schwester Katharina? Habt ihr nach ihr gesehen? Ich wünschte, ich hätte eine Besserung zu vermelden. Warum sträubt sie sich bloß so, sich helfen zu lassen? Sie ist so schwach. Schwach oder verwirrt? Ja, auch das. Manchmal. Es heißt, sie verweigere die Einnahme ihrer Medikamente. Sie behauptet, man wolle sie vergiften. Das habe ich auch schon gehört. Der Schrank, in dem ihr diejenigen Heilmittel verwahrt, die uns Menschen gefährlich werden könnten, etwa wenn man zu viel davon einnimmt, ist doch immer abgeschlossen, Schwester Agatha. So verlangt es ja die Vorschrift. Und wo ist der Schlüssel? Doch hier in der Apotheke. Nein, ich habe ihn bei mir. Seit ihr ihn mir damals zurückgegeben habt, erinnert ihr euch nicht? Natürlich. Doch jetzt sollte ich ihn wieder an mich nehmen. Aber ich habe den Schlüssel immer bei mir. Sie könnte euch überreden. Nein. Wie vielen Kranken habt ihr schon beigestanden, Schwester Agatha? Jeder kennt euer mitfühlendes Herz. Es ist schwer, sich dem Flehen einer Sterbenden zu widersetzen. Schwester Katharina liegt im Sterben? Ich fürchte. Ihr wisst, was mich die Gottesmutter hat wissen lassen. Danke. Ich wusste doch, du bist ein gehorsames Mädchen. Wenn euch das Sprechen schwerfällt, Schwester Katharina, kann ich mich näher zu euch setzen. Es ist dieser schreckliche Verdacht, der mir die Kehle zuschnürt. So erleichtert euer Gewissen, auf dass der Herr euch vergebe. Man soll nicht schlecht von seinem Nächsten denken, sprechen erst recht nicht. Darum habe ich die Sünde übler Nachrede zu beichten. Welche worin besteht? Ich beschuldige die Madre Vicaria, die ihr anvertrauten Vorrichte zu missbrauchen. Auserwählt von der Jungfrau Maria, wie sie uns weismachen will, beansprucht sie die Anbetung der Schwestern. Und noch dazu bedient sie sich ihrer, um sich auf abscheuliche Weise der Wollust hinzugeben. Wehe dem, der sich ihr widersetzt. So nehme ich an, dass Schwester Agostina deshalb sterben musste, weil sie ihre Allmacht durch sie bedroht sah. Das sind in der Tat ungeheuerliche Behauptungen, meine Tochter. Die, da sie haltlos sind, auf euch zurückfallen. Auch mir trachtet sie nach dem Leben. Gestern brachte man mir Cassia mit ein wenig Sauerdattel. Anders als sonst war sie so bitter, dass ich keinen Löffel davon hinunterbekam. Es ist nicht Krankheit, was mich niederstreckt. Es ist das Gift. Der Wahn ist es, der euch vergiftet. Ich will nur hoffen, dass ihr am Ende nicht sogar dem Bischof mit diesem schändlichen Argwohn zugesetzt habt. Dort steht die Fleischbrühe, die man mir vorhin brachte. Ich habe etwas davon in ein sauberes Fläschchen gefüllt. Ich bitte euch, nehmt es mit und lasst den Inhalt untersuchen. Am besten im Ospedale San Giovanni oder einem Laboratorium der Universität. Findet sich kein Gift, erlegt mir alle nötigen Strafen auf für das Verbreiten grundloser Anschuldigungen. Auch wenn ich keinen Zweifel daran hege, wie diese Prüfung ausgeht, hilft es euch zur Besinnung zu bringen, will ich die Flasche an mich nehmen. Hab Dank. Ich belaste euch ungern damit. Doch weiß ich hier niemanden sonst, dem ich mein Schicksal anvertrauen kann. Im schwarzen Kasten in der Sakristei fand sich erneut ein Brief der Gottesmutter, leider sehr betrüblichen Inhalts. Schwester Katharina wird uns schon bald verlassen müssen. Unsere Fürbitten haben sie nicht von ihrer Besessenheit zu erlösen vermocht. Auch die Jungfrau Maria schmerzt es, wie sie mir versichert, unsere Schwester Katharina nicht den Fängen des Bösen entwinden zu können. Kein Wunder, dass die Ärzte machtlos sind. Trotzdem löchert sie mich mit Bitten nach ihnen zicken. Ich weiß schon nicht mehr, was ich ihr sagen soll. Sagt ihr, sie soll bereuen. Es bleibt nicht viel Zeit. Erleichtert ihr den Abschied, wenn ihr könnt. Niemand weiß es besser als du, Gustav, wie sehr mir der Advent als schönste Zeit im Jahre galt. Doch musste ich mich auch nie im Krankenbett auf die Ankunft unseres Erlösers freuen. Ob es dem Herrn in seiner Güte gefällt, mich am bevorstehenden Fest noch einmal teilhaben zu lassen? Ja, ich wünsche es mir von Herzen und täte doch besser daran, meine Gebete auf die Verzeihung derer zu richten, denen ich Unrecht getan oder von denen ich wie von dir, Gustav, zu viel verlangt habe. Vergib mir und wenn die Stunde kommt... Warum sie nicht längst tot ist? Vergiss mich nicht. Wie kann ich das wissen? Ich wundere mich darüber so wie du. Deine Cousine Katharina Sant'Ambrogio... Und du hast immer gemacht, was ich dir gesagt habe? Am Gaudete im Jahre des Herrn... Ach, bin jetzt ich schuld, wenn sie nichts mehr ist? 1858. Ach, das behauptet sie doch nur, um den Pater mit ihrem Misstrauen anzustecken. Sie hat einfach eine Pferdenatur. Guck sie dir doch an. So eine braucht die doppelte und dreifache Portion. Dann schmeckt sie es erst recht heraus. Aber es muss doch etwas geben, was stark genug ist und... was man nicht schmeckt. Und wovon nichts in ihr zurückbleibt. Sie will, dass ihr Leichnam aufgeschnitten wird. Das hast du selber gehört, als der Bischof bei ihr war. Du müsstest dich heute Nacht in die Stadt schleichen, Felice. Willst du das für mich tun? Du gehst zu Dottore Tofani in der Via Giulia. Ich werde dir einen Brief für ihn mitgeben. Und auch er wird dir etwas mitgeben. Du zeigst es niemandem und gibst es mir. Herr Jesus Christus, du bist zu uns gekommen wie ein Arzt zu den Kranken. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Du hast dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Christe eleison. Christus, erbarme dich. Du bist in den Himmel aufgefahren, um uns eine ewige Wohnung zu bereiten. Kyrie. Nun wird sie es wohl nicht mehr lange machen. Wer weiß, so oft wie die schon die letzte Ölung empfing. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seiner Barmherzigkeit. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes und verzeihe dir, was du gesündigt hast durch Sehen, Hören, Reden, Riechen, Tasten und Tun. Amen. Amen. Amen. Vielleicht ist das die Krise, nach der sie gesundet. Der Erlöser ist bei ihr. Und ihr wollt ihr das ewige Leben missgönnen, Schwester Agatha? Agatha. Katharina. Bitte, sagt meinem Onkel... Wenn uns jemand hört. Dem Erzbischof von Edessa. Was? Was soll ich ihm sagen, Katharina? Er soll... Bitte. Katharina. Du musst dich doch erinnern, Giacinta. Der Erzbischof kam. Er durfte sogar in ihre Zelle. Was hat Katharina ihm gesagt? Oh, wie oft denn noch? Hat sie zum Beispiel etwas von ihrem letzten Willen gesagt? Von ihrem letzten Willen? Von ihrem Testament. Ach so. Ich glaube, so wie sie es zuerst wollte mit ihrem Geld, will sie es jetzt nicht mehr machen. Aber wie sie es machen will... Ja? Denk nach, Giacinta. Sie hat es nicht gesagt. Ich habe aufgepasst, aber sie hat es nicht gesagt. Luisa, wo bist du nur mit deinen Gedanken? Sie wird nicht sterben. Inzwischen bin ich mir sicher. Bei dem, was sie weiß, liefert sie uns alle ans Messer. Es gibt kein Zurück, Luisa. Zerstoßenes Glas, Salmiakgeist, Brechweinstein, Atropa Belladonna, Terpentin und schließlich mehrfach Opium. Tja. Sie macht mir Angst. Vielleicht hat Giacinta in ihrem Eifer das Glas zu fein zerstoßen. Vielleicht hat sie den Brechweinstein gerochen. Vielleicht war die Tollkirsche zu niedrig dosiert. Ich weiß. Als hielte jemand, der mächtiger ist als wir, seine Hand über sie. Ich werde mit Dottore Marchi sprechen. Er soll sie noch ein paar Mal mehr zur Ader lassen. Es wird niemanden wundern. Nein, wir ziehen sie auf unsere Seite. Ach, nach allem, was geschehen ist. Lass mich nur machen. Wie ich bereits sagte, Eminenz, zu meinem Bedauern verbietet ihr Zustand jedweden Besuch. Umso mehr benötigt sie geistlichen Beistand. Ihr Beichtvater ist bei ihr. Wenn es so schlimm um sie steht, Mutter Oberin, wird es ihr Halt geben, mich bei sich zu wissen. Abgesehen davon, dass Schwester Katharina aufgrund des Fiebers und ihrer allgemeinen Schwäche zuweilen wirr redet und nur selten ansprechbar ist, wirkt sie so gefasst, wie es ihr Vertrauen in die Gnade Gottes verheißt. Ich habe dem Heiligen Vater gegenüber das schwere Schicksal meiner Cousine erwähnt. Er bot mir an, seine Ärzte nach ihr zu schicken. Dottore Marchi kommt morgens und abends, um nach ihr zu sehen, Eminenz. Er hat 2 weitere Kollegen hinzugezogen. Erst heute hat sich das Konsilium wieder am Bett der Kranken versammelt. Darüber hinaus wissen wir uns alle aufgehoben in der Hand des Allmächtigen. Das ist ohne Zweifel wahr. Es ist euer Verdienst, den Erzbischof von Edessa daran erinnert zu haben. Ich bin sicher, er wird diese Lektion... nicht vergessen. Ihr könnt jetzt gehen, Schwester Agatha. Den Rest der Nacht werde ich selbst bei ihr die Wache halten. Dass sie so wenig trinkt. Kaum ein paar Schlucke. Und wenn dann Wasser. Seid bedankt für die Pflege. Und jetzt schlaft. Es ist noch frisch. Ich war es vorhin erst vom Brunnen holen. Dann weiß ich ja Bescheid. Und ihr könnt gehen. Der Herr behüte euren Schlaf, Agatha. Wie auch den euren, Katharina. Worauf wartet ihr? bringt es zu Ende. So bittere Worte, Schwester Katharina? Wie könnte ich euch damit scheiden lassen? Ich weiß, wie schlecht ihr von mir denkt. Und mag sein, ich habe es nicht anders verdient. Neue Lügen tilgen keine alten. Hört mich an, bevor ihr mich verdammt. Nur macht es kurz. Es ist aber eine lange Geschichte. Verdünnt sie nicht, damit sie besser schmeckt. Wir waren arme Leute. Mit 13 kam ich hierher und dachte, am Ziel meiner Wünsche zu sein. Damals gab es hier eine Schwester mit Namen Agnese Eletta. Ihr kennt sie nicht. Sie hat das Kloster vor eurer Ankunft verlassen. Agnese Eletta? Sie war die Nichte der Muttergründerin, die ein dunkles Geheimnis umgab. Obwohl einfache Schwester, wenn auch mit Schönheit gesegnet, wurde sie von allen wie jemand Besonderes behandelt. Es gefiel ihr, mich in die Bräuche einzuweihen, die hier galten, und mich in ihr Bett mitzunehmen und all die Sachen zu machen, die die Äbtissin von ihr selber verlangt hatte, als sie noch eine junge Novizin gewesen war. Soll jedes Opfer Opfer fordern dürfen? Ich versuchte, mich ihrer zu erwehren. Ich sprach von Fieberträumen, Krampfzuständen, Erscheinungen. Ich behauptete, von unserem Herrn zur Braut erwählt zu sein, beschenkt mit jenem Ring, samt seinen Wundern. Die Gottesmutter machte mich zur Botin, mich, mein halbes Kind. Ja, es gefiel mir, auf einmal geachtet, ja, gefürchtet zu sein. Und wie es mir gefiel. Bis ich durch euch die Sünde darin sah und die verfolgte, die sie mir gezeigt. Das wolltet ihr mir sagen? Das und noch mehr. Ihr gebt es also zu? Den Anschlag auf mein Leben? Auch den. Eine unerwartete Wendung. Wäre sie nur früher gekommen. Was ich für eure Rettung tun kann, tue ich durch das Ausmaß meiner Reue. Ist es der Wunsch unseres Herrn, mich gesunden zu lassen, so geschieht es, damit ich euch vergebe. Ihr richtet mich auf. Es kommt noch besser. So wie ich mich auferstanden vom Totenbett erneut unserem frommen Dienst verschreibe, will ich es auch mit meinem Vermögen halten. Denn was nützt ein Pfand, nicht wahr, wenn niemand es auslöst? Seit Eva der Schlange nachgab, sind wir Frauen das Loch in der Schöpfung, durch welches das Böse in die Welt schlüpft. Man betrachtet uns mit Misstrauen, enthält uns die Seelsorge vor und alle Ämter unserer Kirche. Nur als Märtyrerin gewährt man uns Platz in dem Zug, der die Welt durchquert, um dereinst ins Himmelreich zu gelangen. Und lässt uns das eiserne Richtrad, den Stein um den Hals, Schweißtuch und Strick, Lamm, Krug und Blumenkorb in die Ewigkeit tragen. Einzig die heilige Jungfrau sitzt neben Vater und Sohn auf dem leuchtenden Thron und vertritt unser geschundenes Geschlecht. Ihr mildes Lächeln segne unseren Bund. Ihre Genesung macht Fortschritte. Eminenz, sie blüht regelrecht auf. Wir sind ja so erleichtert. Lange genug erwies sich, wie ihr wisst, jedwede Besserung als bloß vorübergehend. Diesmal sind wir jedoch überzeugt, dass ihre Leidenszeit um ist. Es ist ein Wunder. Der Heiland hat sich unserer Schwester angenommen. Das alles höre ich mit großer Freude. Es sollte daher von eurer Seite kein Grund zur Besorgnis bestehen. Vielmehr zu Zuversicht und Geduld. Noch benötigt sie vor allem Ruhe und soll von Aufregungen ferngehalten werden. Wie gesagt. Geborgen im Kreis der Schwestern genießt sie deren wohlvertraute Pflege und auch ich selbst stehe ihr jederzeit zur Seite. Von den Halluzinationen, die sie verdüsterten, ist nichts mehr zu spüren. Es ist, als sei der Himmel aufgerissen. Gestern hat sie sogar ein halbes Stündchen im Hof zugebracht, nachdem man sie mit aller Vorsicht, wie ich kaum zu betonen brauche, hinausgetragen hatte. Die Tauben kamen zu ihr hinstolziert und sie bat uns, um Körner sie zu füttern. Da ich weiß, mit wem ich es in eurem Fall zu tun habe, Pater Giuseppe, bin ich vollkommen beruhigt, zumal ich gewiss bin, dass ihr mir niemals die Genugtuung vorenthalten würdet, mich selbst am Anblick der wiederhergestellten Fürstin zu erfreuen. Dann, sobald die Ärzte ihr Besuch erlauben, was eher eine Sache von Tagen als von Wochen sein wird, seid ihr der Erste, der davon erfährt. Ich danke euch für euer Kommen. Ihr habt mich sehr beruhigt, zumal ihr, wie man unschwer erkennt, ein verständiger Mann seid. Seine Heiligkeit hegt ein, ja, natürliches Interesse an gescheiten Köpfen. Über kurz oder lang kann es an der Gelegenheit nicht fehlen, eure zu erwähnen. Eminenz? Du Dummerchen. Hol dir doch Katharina. Soll sie es dir machen, deine neue Freundin. Ach, Giacinta. Ist doch wahr. Erst heißt es, sie muss weg, sie passt nicht zu uns, sie wird uns alle ans Messer liefern und dann auf einmal scharwenzelst du von früh bis spät um sie herum, damit sie dir auch ja den Arsch vergoldet. Nicht so laut, Giacinta, sonst hört man dich noch. Das soll man auch. In ganz Rom soll man das hören. Was ist denn nur in dich gefahren? Wer hat dir geholfen, als es darum ging, sie zu beseitigen? Hm? Wer hat ihr die Pulver und Tropfen ins Essen gerührt, die du mir in die Hand gedrückt hast? Doch wohl ich, oder nicht? Und was meinst du, warum? Weil ich blöd genug bin, nicht zu merken, dass der heiligen Luise eine kleine, dumme, irdische Handlangerin zu Pass kommt? Ein Sündenbock dazu, wenn alles auffliegt? Ich habe es für dich getan, Luisa. Das weiß ich doch. Und du hast mich betrogen und benutzt. Giacinta, das ist nicht wahr. Ist sie vielleicht gestorben? Dir ging es doch nur darum, ihr einen gehörigen Schreck einzujagen, damit du dich, wenn es soweit war, umso besser als große Retterin aufspielen und ihre Dankbarkeit einheimsen konntest. Du irrst dich, Giacinta. Beweise es. Beweise, dass es nicht stimmt. Ihr habt mich gefunden, Eminenz. Sagen wir, weil ich verstanden habe, dass ihr nicht gefunden werden wollt. Und jetzt hoffe ich zu erfahren, warum. Da ihr euch nach mir erkundigt habt, dürfte euch der Grund, mich zu verstecken, kaum unbekannt geblieben sein. Ich nehme an, man findet ihn im Kloster Sant'Ambrogio. Das kennt ihr also? Ebenso wie die Madre Vicaria. Die heilige Luisa von den Fisematenten der Jungfrau Maria. Was könnt ihr mir über sie sagen? Nichts. Ihr habt euch umsonst auf die Suche begeben, Eminenz. Wartet noch. Ich frage nicht von ungefähr nach der Madre Vicaria. Eine der Novizinnen dort ist eine Cousine von mir. Sie ist krank und bettlägerig. Deshalb hat man mich zu ihr gelassen. Sie berichtete mir von gewissen Geschehnissen. Sie sprach sogar von Gift. Schwester Luisa hat noch nie gezögert, wenn es ihr notwendig erschien, eine Mitwisserin ihrer Machenschaften zum Schweigen zu bringen. Warum auch? Hat sie nicht Vollmacht von der höchsten Stelle? Schon als Agnese Firao, meine Tante, dieses Kloster gründete, während der napoleonischen Unruhen war das, verlief der Pfad zum Himmel mitten durch ihr Bett. Bluteten denn ihre Wundmale nicht? Bewirkte sie keine Wunder? Wurden Kranke nicht, indem sie sie berührte, gesund? Halb Europa lag vor ihr auf den Knien. Was sollten die zertretenen Dämonen so einer antun, nicht wahr? Sie konnten ihr höchstens ein paar Kinder anhexen, Teufelsbrot, die ihr die Ärzte aus ihrem gebenedeiten Leib holen mussten. Und wie bereitwillig spendete sie Gottes angehenden Dienerinnen den Segen, mit frommer Andacht und salbender Hand aus der unversieglichen Quelle geschöpft. So hat sie Maddalena eingeweiht, die dann Äbtissin war, als ich ins Kloster kam. Und diese weihte mich ein, wie ich später... Da bist du ja. Ich habe schon nach dir gesucht, Agatha. Ich war bei Giacinta. Es hat nichts geholfen. Bei Giacinta? Weißt du das gar nicht? Sie hat solche Schmerzen, eine würgende Enge, sie kann sich kaum rühren. So plötzlich? Ein Hirnschlag, meint Luisa. Ist sie bei ihr? Alle sind bei ihr. Niemand weiß, wie schnell das Ende kommt. Den letzten Gruß der Abendstunde send ich zu dir, o göttlich Herz. In deine heilge Liebeswunde senk ich des Tages Freud und Schmerz. Ich weiß es noch wie heute. Wir hatten gerade die Komplett gebetet. Vor uns lag die Nacht und ihre lange Stille. Zwei Schwestern kamen, um mich zu ihr zu bringen. Sie lag im Bett, neben dem Kerzen brannten. Auch einige der Schwestern hielten welche in den Händen. Eine von ihnen deckte sie auf. Eine andere streifte das Hemd nach oben und zog es ihr schließlich über den Kopf. Auch mir nahm man das Hemd weg, sodass ich ebenso nackt war wie sie. Sie hieß mich näher treten und betrachtete mich ausführlich. Und es blieb ja dann nicht beim Besichtigen, was jedoch nur zu meinem Schutz geschah, um mich zu feien gegen die Dämonen, die mir mein reines Seelenheil missgönnten und mich vom Schlafumfang wehrlos wähnten. In deiner heilgen Herzenswunde schlaf ich nun sanft und ruhig ein. O lass sie in der letzten Stunde mir eine Himmelspforte sein. Ja, wie sich zeigte, war sie wirklich eine Pforte. Die Herzenswunde, die Liebeswunde, ihre und meine. Man musste sich nur hindurchzwängen, um an die wohlverwahrten Sakramente zu gelangen. Was ich von nun an jeden Abend tat, wie ich es ihr versprach in jener Nacht. Und das alles geschah hier mitten in Rom, beinahe unter den Augen des Heiligen Vaters. Es geschah und es geschieht. Denn aus der Schülerin von einst sollte bald eine Meisterin werden. Schwester Luisa, nach der er mich fragt. Sie war das schönste Mädchen, das ich jemals sah, seit ich der Welt entsagte, um dem Herrn zu dienen. 2 Jahre teilten wir das Lager, den Gesetzen St. Ambrogius ergeben und ohne die kleinste Sünde darin zu sehen. Manchmal holten wir uns eine von den Neuen dazu. Nicht alle waren Jungfrauen, wie wir erwartet hatten. Dann beanspruchten Luisas Visionen und Ekstasen der ganze himmlische Verkehr, den sie allnächtlich unterhielt, zu viel Platz. War ich der Auserkorene nicht unterwürfig genug? Ließ ich es an Bewunderung fehlen? Ich habe den Orden verlassen, um der Verstoßung zuvorzukommen, die sie unverhohlen betrieb. Und ich bin hier untergeschlüpft, unter Fischhändlern, nah am Tiber, wo mich, wie ich dachte, niemand finden würde. Salve Regina, salve Regina Mater Misericordiae, salve Regina, dulce Deus Pes Nostra. Ich komme, um für Schwester Giacinta zu beten. Wir alle beten für Schwester Giacinta. Wasser. Gleich kommt Schwester Luisa und bringt euch etwas viel Besseres als Wasser. Das macht euch wieder gesund. Was habt ihr gegessen, Schwester Giacinta, bevor euch dieses würgende Unwohlsein befiel? Ihr quält sie, seht ihr das nicht? Was habt ihr gegessen? Wisst ihr das noch? Geht weg von ihr, die Madre Vicaria hat Besuch untersagt. Da ist Cassia. Hör nicht auf sie, Giacinta. Hier, Schwester Giacinta. Cassia, mit Sauerdattel. Schwester Luisa, Schwester Katharina ist verrückt geworden. Cassia. Trinkt das, Giacinta, es wird euch stärken. Umbringen wird es euch. Was fällt euch ein? Wollt ihr jetzt nachsehen, ob es diesmal wirkt? Mit deinen Lügen wirst du nicht weit kommen. Eminenz, ihr wart nicht angekündigt. Verlieren wir keine Zeit. Wie ihr seht, warten neben mir Inspektoren des Heiligen Stuhls. Bereit, sich Zutritt zu sämtlichen Räumen zu verschaffen, solltet ihr oder eure Madre Vicaria meiner Forderung nicht oder nur widerstrebend nachkommen. Ich bin hier, um Schwester Katharina mitzunehmen. Jetzt, sofort. Wer das Gelübde ablegt, kann die Klausur nicht nach Gutdünken beenden. Mit Zustimmung des Heiligen Vaters schon. Ich kann sie fragen, wenn sie es jedoch ablehnt, euch zu treffen. Ihr missversteht mich. Wenn sie nicht kommt, werde ich sie holen. Eine Lerche, nicht wahr? Allmählich bekommst du wieder etwas Farbe, Katharina. Ich fühle mich auch viel besser. Hm. Hast du dich entschieden? Die Heilige Inquisition fordert zur Aufnahme einer Anzeige einen wahrheitsgetreuen Bericht. Er darf nichts aussparen. Du hast recht. Es fällt mir schwer, von all den Schändlichkeiten zu sprechen, deren Zeugin ich letztes Jahr geworden bin. Doch hat der Herr mich nicht um meinetwillen gerettet, wie mir scheint, sondern um Lüge, Unzucht und Ketzerei Einhalt zu gebieten, starken Schaden von Leib und Leben der Schwestern abzuwenden, von ihrem geistigen und seelischen Wohl zu schweigen. Wie im Übrigen auch von unserem wahren Glauben in Christo. Wie von unserer heiligen römischen Kirche. Auf Grundlage zahlreicher Zeugenaussagen und Geständnisse wurde die Novizenmeisterin und Madre Vicaria Luisa Ridolfi vom Heiligen Offizium am 12. Februar 1862 zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Vor einem weltlichen Gericht hätte ihr als Giftmischerin und Mörderin die Hinrichtung gedroht. Der Äbtissin Veronika Milzer wurde nach einjähriger Klosterhaft gestattet, als einfache Schwester ins Mantellatenkloster an der Lungara einzutreten. Josef Kleutin, Pater Giuseppe, wurde für 2 Jahre in ein Heim der Gesellschaft Jesu in den Albaner Bergen verbannt und konnte, zurück in Rom, seine theologische Karriere fortsetzen, unter anderem als Mitverfasser des Unfehlbarkeitsdogmas von 1870. Das Franziskanerinnenkloster Sant'Ambrogio della Massima wurde mit Beginn der Ermittlungen aufgelöst. Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen starb am 15. Februar 1893 mit 76 Jahren, nachdem sie sich mit der Gründung der Benediktinerabtei Beuron einen lang gehegten Wunsch erfüllt hatte. Sämtliche Prozessunterlagen verschwanden in den Kellern des Palazzo del Sant'Ufficio, bis sie nach der Öffnung des Archivs der Kongregation für die Glaubenslehre 1998 an unvermuteter Stelle entdeckt werden konnten. Anhand dieser Protokolle erzählte der Kirchenhistoriker Hubert Wolf in seinem gleichnamigen Buch erstmals die wahre Geschichte der Nonnen von Sant'Ambrogio. Die Gottesanbeterin. Kriminalhörspiel von Thomas Fritz. Es sprachen Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen, Judith Engel, Novizenmeisterin Luisa, Lisa Hürdiner, Pater Giuseppe, Matthias Buntschuh, Äbtissin Veronika, Carolina Vera, Hohenlohe, Erzbischof von Edessa, Ingo Hülsmann, Giacinta, Leonie Reiner, Felice, Monika Oschek, Apothekenschwester Agatha, Deborah Kaufmann, Agnese Eletta, Anne Schirmacher. Gesang Hilde Kappes. Komposition Michael Rodach. Ton und Technik Alexander Brennecke und Sonja Rebel. Regieassistenz Judith Geffert. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.